Vorwort. Patrick Reich und seine Freundin Constanze lernen gemeinsam Spanisch. Jemand aus ihrem Sprachkurs wird tot in einem Wald aufgefunden. Patrick Reich hat einen Verdacht. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind Manuela Fröhlich, Erzieherin, alleinstehend. Sie möchte nicht nur Spanisch lernen. Tobias Jäger, Bankangestellter. Ist er krank? Luise Abendroth, Vermieterin und Nachbarin von Manuela Fröhlich. Sie ist auf Hilfe angewiesen. Manuela kümmert sich um sie. Carmen Alonso, spanische Kursleiterin an der Volkshochschule. Matthias Macht, egoistischer Enkel von Luise Abendroth. Patrick Reich, Privatdetektiv. Wen verdächtigt er? Constanze Zeigen, Lebensgefährtin von Patrick Reich. Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar, Freund von Patrick Reich. Ort der Handlung? Mallorca und Kassel. Zeit der Handlung? Von April bis Anfang Juli.